Ich habe sie dort eingeschlossen, damit sie nicht fortläuft. Was heißt das? Wo? Was? Raskolnikow ging schnell zu jener Tür und wollte sie öffnen. Sie war jedoch verschlossen. Sie ist verschlossen. Hier ist der Schlüssel, sagte Porfiri, und er zog tatsächlich aus seiner Tasche einen Schlüssel hervor und zeigte ihn Raskolnikow. Du lügst, brüllte Raskolnikow ihn an, ohne sich länger zu beherrschen. Du lügst, verfluchter Narr! Er stürzte sich auf Porfiri, der sich zwar zur Tür zurückzog, aber nicht im geringsten ängstlich wurde. Ich durchschaue alle deine Absichten, alle, keuchte Raskolnikow dicht vor ihm. Du lügst und willst mich reizen, damit ich mich verrate. Noch mehr kann man sich doch gar nicht verraten, als Sie es ohnehin schon tun, verehrtester Rodion Romanowitsch. Sie haben ja einen richtigen Anfall von Tobsucht. Schreien Sie nicht so. Ich rufe sonst Leute herbei. Du lügst. Nichts davon wird geschehen. Ruf doch deine Leute. Du weißt, dass ich krank bin und willst mich wütend machen, damit ich mich verrate. Das ist deine Absicht. Nein. Zeig mir Beweise. Ich habe alles begriffen. Du hast aber gar keine Beweise. Du hast bloß erbärmliche, wertlose Vermutungen. Samjotowsche Kombinationen. Du kanntest meinen Charakter. Du wolltest mich in rasende Wut bringen und dann mich plötzlich mit Priestern und Abgesandten überrumpeln. Du wartest wohl auf sie, wie? Worauf wartest du denn noch? Wo sind sie? Her mit ihnen! Was für Abgesandte und wozu denn, Verehrtester? Was doch dem Menschen nicht alles einfällt. Auf diese Weise kann man doch gar nicht legal die Form wahren, wie Sie das meinen. Sie kennen den legalen Weg überhaupt nicht, mein Lieber. Die legale Form läuft nicht davon. Sie werden es noch selbst sehen, murmelte Porfiri, abgelenkt durch Geräusche im anderen Zimmer. In diesem Augenblick hörte man schon deutlich Lärm im vorderen Zimmer, sogar schon in der Nähe der Tür. »Aha, Sie kommen!« rief Raskolnikow aus. »Du hast sie herbestellt, hast auf sie gewartet, hast mit ihnen gerechnet. Nun, lass sie alle kommen, deine Abgesandten, deine Zeugen!« Komm mit, was du willst. Ich bin bereit. Bin bereit. Aber da ereignete sich etwas ganz Merkwürdiges, etwas nach dem gewohnten Verlauf der Dinge so Überraschendes, dass weder Raskolnikow noch Porfiri Petrowitsch einen solchen Ausgang hätten erwarten können.